In deinem Geist, dort ist ein Ort, an dem du dich so heimisch fühlst. Es fühlt sich an, als wärst du dort nie weggekommen. Es ist ein weiter Weg dorthin. Eigentlich hast du ihn vergessen, ihn verdrängt. Es ist ein weiter Weg dorthin. Eigentlich hast du ihn vergessen, ihn verdrängt. Dies ist eine Gelegenheit, eine unbeschreiblich große Gelegenheit, zu dem zurückzukehren, was mal war, was mal war, was mal war, was mal war, was mal war. Gelegenheit, zu dem zurückzukehren, was war.